Nee, darauf nicht, aber mir war halt wichtig, dass ich GPS habe, dass ich einigermaßen eine coole Karosserie habe. Ja, kannst du heute kaum noch sehen, oder? Ist ja überall ein Tempo. Weißt du, der Mustang war jetzt auch eigentlich, hat sich auch ganz gut angefühlt so. Und ja, kannst du damit fahren? Wo kannst du denn heute noch ballern? Weißt du, ich habe 140 Pferde unter der Haube, aber wann kann ich die mal rauslassen? Wann kann ich die mal Gasse gehen lassen? Heizt sie überall 50, Zone 50, Spielstraße. Alter, ey. Bullshit. Diese ganzen Zebrastreifen, wo du anhalten musst. Es kotzt mich so an, weißt du, da kommt jemand aus 20 Metern noch angerannt. Ich muss anhalten. Ja, lass mich schön aufröhren und dann von wegen kriege ich auch noch einen Vogel gezeigt. Alter, ich bin der lauteste Autofahrer. Ich reg mich gerne auf und laut und werde laut und ich hasse andere Menschen. Weißt du, auf der Straße bin ich ein anderer Mensch. Mhm. Da werde ich einfach zu so einem Hassmenschen, ich kann dann auch ungefiltert, lasse ich alles raus. Ich bin einer sozialisiert im Auto. Bei mir ist die Pferderennbahn. Ey, wenn du mich einmal auf der Pferderennbahn erlebst, Alter, ich gehe aus meiner Haut. War unangenehm. Seitdem haben wir auch Hausverbot, Pferderennbahnverbot. Naja, und dann war ich neulich an der Ampel und das Schlimmste, mein größtes Hassobjekt, sind Linksabbieger. Mhm. Weil Linksabbieger ist erstens ist nervig, wenn du selbst abbiegen musst, ist es nervig. Wo willst du hin? Mal ganz ehrlich. Wo willst du hin? Tatsächlich spart Zeit, wenn man nur rechts abbiegen würde und dann so oft rechts abbiegen würde, dass man links ab, am Ende links rauskommt. Was ist spart denn Zeit. Was ist denn links? Ist doch nur ein Konstrukt, menschengemachtes Konstrukt. Was ist denn da so Tolles? Naja, jedenfalls Linksabbieger. Und dann war ich halt an so einer Ampel, die war so überfüllt, dass uns Autos entgegenkamen. Es war halt nicht eine von diesen coolen Ampeln, wo man sofort den grünen Pfeil hat und direkt links abbiegen kann. Mhm. Nein, es war eine, wo erst der Gegenverkehr kommt. Die Gegner kommen. Lass sie kommen. Die fahren nicht an. Der vor mir fährt nicht an. Ich denke mir, was soll es noch grüner werden? So erlebt man mich dann. Und dann kommen die entgegen. Und dann fährt einer drauf. Kommen noch Leute entgegen. So viele Leute, ist schon lange rot. Einer hat es halt über die Ampel geschafft, fährt dann aber quasi im roten Zustand dann noch über die Kreuzung, weil halt so viel Gegenverkehr kam. Und dann war vor mir einer. Ich dachte mir, fahr. War schon so mit der Hand an der Hupe, saß ich hinter ihm und er fährt. Die Ampel wird grün und er fährt über links, bevor der Gegenverkehr angefahren ist. Alter. Und ich dachte mir, ja, das ist fürs Team, ey. Das hast du getan, für mich, für KST 200 hinter mir, für K93 hinter mir. Das hast du für uns alle getan. Für MAL, wo kommt er her? Wo ist MAL? Was soll das wo sein? Wo ist LOL? Wo ist die Stadt LOL? Ja. Naja, jedenfalls, der ist sofort links abgebogen, dann konnte erst der Gegenverkehr kommen und ich konnte schön nach vorne fahren. Ah, geil, ey, so, Mittelstreifen what? Stefan ist mein Lieblings-Stefan. Mega geil. Mittelstreifen Stefan ist einfach der Beste. Er zieht an, er hat Zug, er hat die Handbremse in der Hand, man weiß nicht warum, aber es ist einfach, ist ein Phallus-Symbol, er will was Dickes in der Hand haben, es geht im Grunde und damit wiederum. Herzlich willkommen zur 110 Polizei. Stehen geblieben, Hände hoch. Oh, ich bin doch nur eine Folge. Sie sind verhaftet. Alles, was Sie sagen, können gegen Sie verwendet werden. Und das ist falsches Deutsch, aber ich bin doch eigentlich nur eine Podcast-UFO-Folge. 110, warum nehmen Sie mich fest? Sie sind zu lustig, zu schnell auf der Datenhighway unterwegs gewesen. Gehen Sie in die schwedischen Gardinen, aber flottiger Leute. Aber das ist ja schon wirklich rechtskräftig, was die einem da sagen. Angenommen, die versprechen sich, ist es dann, kann man dann nichts gegen einen verwenden vor Gericht? Oder wie läuft das dann? Hatte ich tatsächlich der allererste Sketch, Belehrung, den ich jemals eingereicht habe, damals noch bei Die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von. Die von dir alle abgelehnt wurden. Alle abgelehnt, gnadenlos alle abgelehnt. Erst bei der vierten Staffel konnte ich ein bisschen was unterbringen. Und da war mein Sketch, war Polizist, erster Tag, halt so Hausstürmung. Ja, irgendwie so Rookie, halt so in letzter Reihe, Pistole in der Hand, so nach oben. Man kennt so die Beverly Hills Pose. Und alle so, hey, weißt du, dein erster Einsatz, da musst du durch, ganz ruhig. Bleib an mir dran, wir gehen da jetzt rein, okay, wir wissen nicht, was passiert, denk an dein Training, es wird hart, aber behalt die Nerven, egal was passiert, behalt die Nerven. Und dann war der vorbei. So. Und dann kam es schon Werbung. Aber nach der Werbung geht man wieder in die Szene, wieder der Anführer sagt, okay, wir gehen jetzt da rein, Johnson, heute ist dein erster Tag, aber du packst das, okay, wir gehen rein auf 3, 2, 1, so, und dann kommt erstmal recht viel Regieanweisung, weil der Rookie, um den es geht, sagt ab dann alles falsch. So, also, ne, der sagt dann nicht, der kommt dann rein und hat er so Gangster so eine Waffe in der Hand, so eine Pistole, und sagt er, Waffel weg! Und sowas in der Richtung. Und dann sagt er, und dann soll er die Hände hochnehmen und dann sagt er, deine Hunde hoch, zum Beispiel. Hunde hoch! Und dann gehen die in die Küche. Und dann hat jemand ein Messer und dann sagt jemand, tu das. Lass gut. Tu die. Florian, lass tu, und dann leg das sagt er alles. Das Mikrofon, leg mir das Mikrofon weg. Die, ist gut. Ich muss mich setzen. Du, kurz. Lässt dich mal. Das war ein anstrengender Tag für dich. Dann tut er alles, weil er hatte die Autorität, weil er Polizist ist und die Pistole. Aber die Gangster folgen ihm auch, weil er sagt, Waffel weg. Ja. Und die tun dann die Waffe. Wurde abgelehnt. Florian hatte damals so ein eigenes Dokument, so ein eigenes Google Docs Dokument, was ich immer angelegt habe, weil. Weißt du, die anderen waren so sauer und dann habe ich gemerkt, so oh, auf unserem Schulhof wird er gemobbt, so von den anderen Autoren, die mobben den so. Und dann habe ich so ein kleines Dokument angelegt, ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Der Kindertisch. Der Kindertisch, wo ich in so großen Comic Sans, bunten Buchstaben, Florentins Ideen draufgeschrieben habe. Ja. Und dann war so ein kleines süßes Dokument, wo du dann deine Ideen reinschreiben konntest. Und dann da dachtest du, du hast was zu tun, hast dich dann auch still dahingesetzt den ganzen Tag. Jeden Tag und in der Mittagspause durfte ich meine Ideen sagen. Aber ohne, dass es dir wehtut. Ja, jetzt, wo sind die ganzen Ideen? Ja, in diesem Dokument. Der nächste gute Arbeitssketch nach Ausschlag der Folge ist der Rookie-Polizist. Auf jeden Fall. Und dann habe ich tatsächlich Important Things von Dimitri Martin, die Fernsehsendung, die Dimitri Martin hat, einer der besten Stand-Up-Comedians ever, hat dann auch eine Fernsehserie eine Zeit lang. Und da gab es auch einen Sketch, der so ähnlich aufgebaut war, aber da war die Pointe anders. Ich dachte mir schon, als ich den gesehen habe, dachte ich mir, Alter, entweder du hast wieder unbewusst geklaut oder fucking Dimitri Martin, der beste Gagmeister der Welt, hat die gleiche Idee wie ich. Das stimmt, das fällt mir gerade ein. Er hatte die Idee, wo er der Rookie war und dann geht er los, okay, ich gehe da jetzt rein, bricht die Tür auf, kommt jemand, er schießt ihn sofort, er schießt jeden im Raum und dann heißt es so, ah, war der falsche Raum. Ah, ja, ja. Tür Nummer 15. Aber er hat geschossen und so auch. Ja, er hat geschossen, ja. Und dann, aber Dimitri Martin klaut, das ist mir auch schon häufiger aufgefallen. Von mir? Nee, von mir. Zum Beispiel habe ich nämlich mal einen Witz gemacht im Autorenraum. Da bin ich nämlich auf dem Klo gewesen. Da haben wir so eine Himbeer-Seife gehabt. Und da habe ich mir die gewaschen, die Hände. Und dann fiel mir dieser Witz ein. Bin lachend zurückgelaufen in den Autorenraum. Habe gesagt, Himbeerseife ist geil. Es sei denn, du hast vorher Himbeer gegessen. Dann ist Himbeerseife echt uncool. Weil man das Gefühl hat, die Hände sind nicht sauber. Mhm. Und diesen Witz hat er 1:1 in einem Stand-up gemacht. Auch mit Himbeer? Nee, da war es irgendwie Pfirsich oder Mango oder sowas. Aber ich habe es mit meiner Seife gemacht und er mit seiner Seife. Ohne Scheiß, strange. Und Pete Holmes klaut auch von uns, von mir. Ich habe nämlich im Podcast-UFO sogar diesen Witz gemacht über dieses Straßenschild mit den Steinen, die runterfallen. Habe gesagt, was soll man tun? Alle anderen Schilder liefern dann praktische Hinweise, was man tun soll, um diese Situation dann besser und sicherer zu durchleben. Aber diese Straßenschilder, was willst du machen? So Donkey Kong, willst du da durchfahren oder so? Du hast keine Chance, du wirst bist tot, wenn dich den Felsen trifft. Und exakt das hat er in seiner Serie, die ich danach geschaut habe. Crashing, über sich als Stand-Upper, irgendwie in der 7., 6. Folge hat er diesen Gag. Exakt den gleichen. Wow. Unglaublich. Die hören beide klauen die von einem. Ja, ist aber wirklich so. Was hat letztens auch jemand gemacht? Es gibt irgendeine Idee von uns wurde auch geklaut. Kann sein. Ich weiß nicht mehr genau welche, aber es ist immer so. Also ich hab auch das Gefühl, die Masse im Internet hat großen Spaß daran, jedwede Form von Plagiat zu entlarven. Ja. Das ist wirklich, du kannst schreiben, hey Leute, schreibt uns euren Schüttelreim in die Kommentare und wir lesen ihn vor. Nichts. Hey Leute, wir haben eine Umfrage, was ist cooler? R2-D2 oder C3PO? Nichts. Hey Leute, schickt uns doch ein Bild. Nichts. Aber sobald mal irgendjemand sagt, aber mehr auch nicht, wenn irgendwo steht in der Broschüre, 100 Mails, ja. Hey, die haben euren Gag geklaut, 100. Ja. Es ist ein wahrscheinlich inhärent befriedigendes Gefühl. Ist erstmal, du zeigst, dass du dich gut auskennst mit der Materie und bar, du hast jemanden dabei überführt, was Verbotenes zu tun. Ja. Das heißt, das ist das größte Gefühl. Und jetzt kommt die große Rechnung. Schreibt mal alle mit. Holt mal kurz, auch du, Flo. Block raus. Hol mal kurz Blanko, ich habe nur einen Blanko-Block. Ja, hol mal einen Blanko-Block, nee, kariert. Holt mal alle eure karierten Blöcke raus, Bleistift raus, Radiergummi und ich diktiere. Ja. Also, wie viele Internetseiten gibt es ungefähr? 260 Millionen. Timo? 260 Millionen. Ungefähr 260 Millionen. Mal. Wie viele Ideen entstehen pro Tag ungefähr auf Webseiten? 60. Pro Tag? Auf jeder einzelnen Webseite? Nee, im Schnitt im Internet. Auf allen Webseiten? Ja, im Schnitt. Insgesamt. Wie viele entstehen im Schnitt auf Webseiten? 500.000. So, dann 260 Millionen mal 500.000. Ja. So, das macht mal, der Wurzel aus Pi, aber das ist eine andere Sache, das ist zu weit für euch. Gleich, und das Ergebnis ist, das ist die Anzahl aller Ideen, die pro Tag im Internet auftauchen. Mhm. Es ist vor allem pro Tag. Ne? Also das ist ja. Pass auf, genau. Wie rechnet man das jetzt aus? Weil wir liefern ja eine Idee, sagen wir mal. Die Chance, dass sie geklaut ist, ist sehr groß. Ja, und im Sinne des Internets. Die Chance, dass sie einzigartig ist, sinkt mit jedem Tag. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass dieselbe Idee nochmal gefunden wird, ist recht hoch. Ich habe ja letztens ein Lied komponiert, nämlich da-da-da-da. Da-da-da-da. Das summst du seit 1 Milliarde Jahren. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Könnt ihr euch anhören. Das Gunnar-Lied heißt das, habe ich eingespielt auf dem Klavier. Und ich dachte, ich hätte es selber komponiert, habe mittlerweile aber herausgefunden, dass diese einzelnen Akkorde und auch die Akkordfolge total auch vorkommt. Ich denke mir, es ist unglaublich frustrierend, wenn du als Musiker ein Lied komponierst, eine Melodie irgendwie, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Und du denkst dir, ey, das klingt cool. Und das schreibst du dann in deinen Song und dann gehst du irgendwie zu X-Faktor, gewinnst, entstehen ein paar peinliche Videos und Jahre später kommt dann, das haben die Beatles auf ihrem B-Album irgendwie schon 1972, haben die ba ba da ba ba. Das ist relativ häufig so. So, und dann denkst du dir, fuck, weil du kannst, weißt du dann nicht, hab ich's geklaut und alle denken, du hättest es geklaut, weil jeder kennt die Beatles. Hast du es unbewusst geklaut? Wusstest du es noch nicht? Es gibt ein Video über die Dieter Bohlen, der klaut, weil der hat da war irgendwie bei DSDS, haben die mit VW kooperiert und so, dann hat VW so ein Jubiläum gehabt und dann hat er mit allen DSDS Top 10 oder so, hat er dann ein Musikvideo gemacht für VW, Joyride, ein Lied. Und das ist einfach ein 1 zu 1 Plagiat von einem Lied von David Guetta. Und das ist so spannend, du legst die Waveform übereinander und es ist exakt die gleiche Waveform. Ja. Du hast andere Melodien. Er benutzt zum Beispiel, also während David Guetta dann eher Tasten, um mal in Laiensprache zu sprechen, Tasten nimmt, die nah beieinander liegen, also Töne, die ba ba ba ba ba ba ba ba ba nah beieinander liegen, nimmt Dieter Bohlen halt, um den Plagiat offensiv aus dem Weg zu gehen, so ba ba ba ba. Das sind halt so seine Melodien, also mit großen, mit Quarten drin, mit Septinen drin und so weiter. Alter. Und das ist echt mega spannend. Und wenn man das Lied wieder übereinander geht und in die gleiche Tonart transponiert, singt es sogar am Ende in so einem Duett, weil er immer in die Pausen reinkomponiert hat. Also wenn David Guetta eine Pause macht, spielt Dieter Bohlen. Wenn Dieter Bohlen nicht spielt, singt David Guetta. Er hat einfach versetzt. Einfach er hat einfach versetzt, exakt. Krass. Er macht einen Auftakt da und das ist halt normal so bei manchen Leuten. Wie unfassbar frustrierend ist man. Es gibt auch ein sehr cooles Video auf YouTube, das ist How I Accidentally Wrote the Office Theme Song, wo halt irgendwie so ein junger Musiker halt komponiert. Der genauso geht wie ba ba ba ba. Ja, der komponiert halt so an seinem Klavier und dann so, ah, okay, da ist was. Und er komponiert dann, ah, hier noch ein bisschen mehr und am Ende merkt er, das ist das The Office Intro. Einfach so, ich habe die ganze Zeit immer mehr so, ah, da ist noch was, vielleicht ein bisschen höher. Und dann am Ende, scheiße, es gibt schon. Einfach so, ich habe die ganze Zeit auf ein Ziel hingearbeitet. Aber das war in meiner Bandzeit damals auch so. Ich habe mein erstes Lied geschrieben, Pizzamann. Das haben wir auch aufgespielt. Ja. Pizzamann ist bis heute ein Hit. Lustiger Pizzamann, Song. Pizzamann, bringt die Pizza. Bringt die Pizza. Weil er es kann. Weil er es kann. Weil er es der Pizzamann. Und das, ich glaube, in Kamen kennen so ein paar Leute Pizzamann. Ist ein cooler Song, ist ein catchy Song. Leider 1:1 geklaut, also nicht 1:1, aber alle meine Bandkollegen gucken sich so an und denken mir, was ist passiert? Was ist passiert? Was habe ich gemacht, als ich die so vorgespielt habe? Und alle so, ja, es ist einfach Green Day. Und mach mal Pizzamann. Nee, mache ich jetzt nicht. Ich spiele euch mal irgendwann eine Demo vor, die wir mal aufgenommen haben. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was häufiger vorkommt, dass man unterbewusst klaut, weil man einfach gerade was gehört hat und so und das irgendwo stecken geblieben ist. Unterbewusstsein ist was Spannendes, oder? Ist ja auch bei Filmen und so, ist ja auch ähnlich, ne? Dass irgendwie ähnliche Handlungsstränge wieder vorkommen und dann gibt es ja diese tollen Videos, die das irgendwie zusammenfügen. Ja, was ist Kreativität eigentlich? Steal like an artist. Ja, ne? Mega spannend. Neue Sachen zusammenklicken, woher kommen Ideen her? Das Filterprinzip. Wir sind große, große Filter und unten kommt raus alles aus unseren Einflüssen. Und damit meine ich nicht nur Filme, die wir gucken, sondern auch, in welchen Räumen wir uns befinden, in welcher Stadt wir aufgewachsen sind, welche Bäume wir sehen. So alles ist wird in so einen großen Trichter gepasst. Und unten kommt das raus in Liedern oder in Gags oder so. Ich glaube, das Grundproblem ist so, warum machen wir das, was wir machen? Ich glaube, ein Teil natürlich ist auch Bewunderung für andere, die es schon gemacht haben. Zum Beispiel, wir schauen eine Serie wie Arrested Development und finden das geil und finden das cool. Und weil wir jetzt eine Art von Menschen sind, die das nicht nur konsumieren, sondern auch aus dem Genuss den Wunsch sagen, Alter, sowas will ich auch gerne mal machen, setzen wir uns hin und sagen, Alter, ich schreibe jetzt eine Serie, ich will auch mal sowas machen. Mhm. Und zwangsläufig wirst du dich dabei ertappen, wie du Arrested Development nachschreibst oder dann eben den Dieter Bohlen machst und versuchst es gerade so zu tweaken, dass es nicht mehr, du machst dann, hey, ich mach kein Voice-Over, ich mach so Texttafeln. Die besten Dinge sind ja eigentlich, ohne Scheiß, gutes Beispiel, Die Star Wars Titelmelodie. Ba ba ba bam, bam, ba ba ba ba. Ba. Hört euch mal von Erich Korngold den Soundtrack zu King's Row an. Mhm. Ein großes Vorbild von Don Williams. Es geht exakt so. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Das ist die Musik. Ja. Und ich denke mir so, ey, das ist, vor allem du sitzt dann davor und es kommt halt diese Musik. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Und du sitzt davor so, weil du willst es einfach, diesen Ton kommen hören. Der hat total viel auch von Max Richter, die Planeten, hat er auch wahnsinnig viel geklaut. Auch so, so diese ganzen. Ich glaube, du meinst Holst. Gustav Holst meinst du, glaube ich. Oh, jetzt, wir driften so ab in so eine Kultur. Toll. Herzlich willkommen. Von 120 PS zu Max Gold. So ein Podcast-UFO-Kultur-Talk. Naja, was ich sagen will, ist, die Bewunderung hindert einen oft, dass man sagt, Alter, ich finde Arrested Development geil. Und dann will man so eine ähnliche, will man auch sowas machen, aber dann macht man dasselbe. Und dann denkt man sich, Mann, wie kommen die auf die Ideen? Wie kann man was völlig Neues schaffen? Was ich sagen will mit diesem Beispiel, die besten Dinge sind, glaube ich, genauso entstanden. Lass uns das nehmen, aber mit dem und dem. Wo ich gerade Dr. House gucke, nehmt Sherlock Holmes und nehmt eine Arztserie. Was Neues. Und das ist doch immer so. Ich will Sherlock Holmes machen, aber nicht die x-te Sherlock Holmes Verfilmung. Aber die Idee ist jetzt auch schon verbrannt. Sherlock Holmes, aber als Ballonfahrer. Ja, nee, Sherlock Holmes, aber... Jetzt musst du Dr. House nehmen. Jetzt musst du Dr. Verstehe. House als Ballonfahrer. Dr. House als Bestatter. Oh. Leute, das... Hey! Weg von der Tastatur! Weg von dem Ideenwühltisch! Weg von der Tastatur! Wir sind keine Ideenprostitution! Weg! Ey, das Podcast ist so eine... Wir sind ein Discounter für Ideen. Weißt du, wir schmeißen so hin und dann bauen wir so Wühltische und ich sehe euch doch da mit euren Griffeln, mit euren Wühlhänden, so großen Einkaufstaschen. So, ihr wisst, dass ihr viel mitnehmen werdet. Und habt dann so vor dem Wühltisch, stehen sie da und dann steht dann so umsonst und dann holen sie sich da ihre Sachen ab. Ja, oder der MP3-Player läuft und die Kopfhörer sind gar nicht eingesteckt und er liegt auf dem Bett und man selber ist irgendwie gerade duschen gegangen und wir laufen gerade auf dem Bett. Hey, hör uns weiter an! Ich nehme uns mit in die Dusche! Oder mach uns zumindest aus und hör dann weiter. Ach, Gott, was sind so... Wie viel glaubst du, hört jemand, selbst der uns komplett hört, wie viel hört er dann im Prinzip eigentlich? Maximal 70%. Wobei ich, wenn ich Podcasts höre, im Auto höre ich sehr viel zu. Da höre ich wirklich, wenn du auf der Autobahn bist, kannst du gut zuhören. Dann würde ich sagen sogar so 95%. Aber wenn es zu Hause so rumliegt, dann geht man mal. Mittlerweile, weißt du was, gibt es so viele Serien. Mittlerweile gucke ich eine Serie und gehe dann irgendwie mir ein Sandwich machen in die Küche und die Serie läuft und es läuft. Ich denke mir, scheiß drauf. Und ich kann nicht mehr raten, dass. Ich kann mir auch nicht mehr ertragen, dass es so ruhig ist in der Wohnung. Jetzt seit Jeff nicht mehr da ist. Er hat nicht mal gesungen, es ist nicht mehr da. Man vermisst das, dieses leichte Rauschen von der Filteranlage. Weißt du, Tag und Nacht. Das vermisst man. Und irgendwann ist nicht mehr da. Ist ein großes Problem tatsächlich für die Meerestiere, dass das Meer wird zu laut. Da ist tatsächlich kein Witz. Ja. Das ist ein echtes Problem. Du sagst, es halt sehr emotional engagiert. Dass die ganzen Angst. Kann ich noch so eine Weintraube haben? Klar, dass die ganzen Schiffe und die ganzen Tanker und die Transportschiffe, wo dein Boosterboard aus China, das fliegt nicht einfach hierher, das wird gefahren auf so einem Schiff. Und dann die ganzen Delfine und die Wale so die ganze Zeit. So, und dann Automaton, was in deinem fucking Paket auch noch angeht. Und dann die Wale denken auch, was ist denn, seid ihr völlig bescheuert jetzt? Mir egal. Haben Wale Ohren? Keine Ahnung. Die nehmen doch auch gar keine Schallwellen wahr. Wie denn? Unter Wasser? Klar, die machen doch auch so. Ja. Aber das nehmen die anders wahr, bestimmt. Ich weiß, wie Wale machen. Wir haben nochmal den vorbeirasenden Wal gemacht. Die sind ja wahnsinnig schnell unter Wasser. Mhm. Ey, aber die krasseste Haustiergeschichte ist, meine Tante fährt in Urlaub 3 Wochen lang. Gibt die Katze meiner anderen Tante. Und am ersten Tag ist die Katze weg. Weil meine Tante hat gesagt, du kannst sie einfach rauslassen, die findet schon wieder zurück. Meine andere Tante lässt die Katze raus, sie läuft weg. So, heißt, meine Tante ist... Aber rennt wirklich weg, so. Tür auf und dann... Weg. Meine Tante ist 3 Wochen im Urlaub, fragt jeden Tag, wie geht's eigentlich der Katze? Sagt man meine andere Tante lügt 3 Wochen lang am Stück, sucht verzweifelt mit Plakaten, per Facebook, mit Video und so weiter. Leute aus Berlin melden sich, haben die eigentlich einen völligen Schaden? Glauben, die Katzen sind Wundertiere? Wie sollen die nach Berlin kommen? Naja, und dann kommt meine Tante wieder, ist aufgelöst, meine kleine Cousine aufgelöst, alle sind total traurig, Katze ist weg, oh nein. Einen Tag später kommt sie an. Was? Und zwar sind diese beiden Wohnungen mitten in Dortmund, in der Innenstadt, aber so bestimmt 10 Kilometer auseinander. Heißt, die Katze ist wahrscheinlich von Anfang an wieder in der anderen Wohnung. Ist, obwohl die mit dem Auto dahin gebracht wurde, wusste sie, wo sie war und ist zurückgegangen. Wie zum Teufel ist das möglich? Und dann kann ich ja nicht einfach das ertragen. Da habe ich mich reingelesen. Wie funktionieren Katzen? Und tatsächlich können die einfach so gut hören, dass sie Karten erstellen, Hörbilder erstellen. Und es ist wohl so, dass sie sich zum Beispiel an Kirchtürmen oder an Kindern, die immer rufen, oder an Autos, die sie kennen, die können die sich so gut merken und können dann schätzen, wo sie zu Hause sind. Und wahrscheinlich, wenn so ein Kirchturm, wenn die hören, den die kennen, dann laufen die in die Richtung. Ja, die können auch sehen, warum nutzen die nicht ihre Augen, um Karten zu erstellen. Das könnten die auch, aber so, die können halt noch, also die können besser hören, als sie sehen können. Und ihr Hörsinn ist besser mit dem Gehirn verbunden. Und so erstellen die Karten. Das ist abgefahren. Es ist mega abgefahren. Aber hat die böse Tante, nennen wir sie mal, die Katze verschlammt hat, hat die denn der guten Tante auch gesagt, dass sie die 2 Wochen angelogen hat? Oder hat sie gesagt, oh, die war gerade noch da. Die war gerade noch da, jetzt ich drehe mich um und sie ist weg. Ey, ich glaube, ich habe schon eine Ahnung, wie Modern Family entstanden ist. Manchmal wünscht man sich dann so Talking-Head-Interviews. Ja. Ich wüsste gern alle Einzelheiten über diese Story. Ja. Aber ich kann jetzt zu meiner Tante mit so einem Reporter-Mikrofon gehen. So, jetzt erzähl doch noch mal. Hast du es am Anfang an gesagt dann oder hast du es am Ende dazugegeben, dass du die ganze Zeit gelogen hast? Aber die Frage ist, was wäre schlimmer? Das ist halt so die klassische Frage. Was ist schlimmer? Zu erfahren, deine Katze ist weg und du wurdest belogen, hattest aber einen guten Urlaub. Oder zu sagen, ah, die Katze ist weg, aber dafür hatte ich noch einen guten Urlaub. Ja, aber sie ist schon lange weg und ist wahrscheinlich tot. Ja, aber dann kam die einfach an und ist halt durch Dortmund 10 Kilometer gelaufen, was ich atemberaubend finde. Und meine Tante glaubt jetzt, dass ihre Katze hochbegabt ist. Ich habe nachgelesen, weil ich dachte, na, wahrscheinlich nicht. Ist einfach eine Katze. Katzen sind crazy, Katzen sind krass. Ja, meine Katze war ganz klein und die war immer sehr neugierig, aber hat sich nie mal, ich glaube, ich habe schon mal erzählt. Ist gestorben. In deinen Arm. Überfahren. Welche Lebewesen sind schon mal alles gestorben in deinen Arm? Ein Fisch und viele Ameisen. Und dein Zwillingsbruder. Der exakt so aussah, wie du den nur umbringst. Den ich erwürgt habe im Mutterleib, ja. Mit der Nabelschnur einmal so und dann zack, erwürgt. Ist das strafbar? Weiß ich nicht. Wie viele Spermien sind wir? Also wie viel? 1. 50%. Was? Ach so. Ja, ich meine, also wie viel Spermien steckt noch in uns? Also wie viel sind wir noch? Glaubst du, angenommen, man hätte die Spermie großgezogen? Nur mal rein hypothetisch. Wäre die so wie ich? Ach, meinst du, wenn du jetzt alleine großgezogen würdest? Nur deine Hälfte? Nur die Spermienhälfte, genau. Wenn du die großziehst. Glaubst du, die wäre ertragbar? Oder? Schwierig, glaube ich. Ich glaube, dieser. Oder wäre die sehr männlich oder wäre die sehr weiblich? Sind denn eigentlich so Walspermien größer? Also die einzelnen. Naja, seitdem ich weiß, dass Giraffen auch nur 7 Halswirbel haben, glaube ich an Maßstäbe nicht mehr. Ich glaube. Lächerlich. Ich stelle mir auch den Biologen vor, schneidet sie auf. 7! Wollt ihr mich? Bitte was? Ich kündige aber sofort, ey. Ich habe nicht mein Leben diesen Langhälsen gewidmet. 7! Komm, es hackt! Ist auch der rausgefunden hat, dass Fische keine Knochen, sondern Gräten haben. Und immer zückt diese Krankenschwester, die nebenan das Büro hat, immer so zusammen, wenn er ruft. Und sie hört immer dann so, Gräten! Und sie zuckt immer so zusammen im Nebenan. 1000 Füße haben 10 Füße! Jesus. Ich glaube, es reicht jetzt mal! Jesus. Scheiß Choleriker. Der hat aber immer die Arschkarte. Der sich zu viel von der Welt erhofft. Aber sie enttäuscht ihn immer. Zeit ist relativ! Ich glaube, er war das Was ein Schwachsinn! Ah. Und schon haben wir eine neue Figur entwickelt und eine neue Serie. Wenn aber nicht unsere tollen Podcast-UFO-Fans wieder schnell zu HBO huschen. Nee, wenn die sagen, ist geklaut. Das habt ihr doch hier von Kristall hat das doch mal erzählt, als er mal bei Dreiser zu Gast war. Bullshit. Ey, Comedy-Preis wird nicht mehr im Kolonium aufgezeichnet, sondern jetzt bei Brainpool drüben. Da müssen wir uns umstellen. Drüben. Ja, hier drüben. Cool. Bei Brainpool. Das ist wahnsinnig große Pupillen. Ey, ohne Scheiß. Was ist da los? Also die Geschichte heute. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Weil ich war gerade beim Augenarzt. Ich bin heute eher gegangen. Ich wusste nur, dass du beim Arzt warst. Echt Augenarzt? Nee, ich war beim Augenarzt wegen meines Flimmern. Ah, ja. Und, die Flimmer-Storyline. Und dann haben die mir gesagt, die können nicht mit dem Auto kommen, weil wir ihnen Augentropfen geben. Haben mir aber nicht gesagt, dass ich lieber mit einem anderen Menschen dahin kommen sollte. Also, bin ich allein. Und du hast dein Boosted-Board auf dem Rücken und sagst, Fräulein, ich brauche kein Auto. Das ist kein Auto. Nein, Sie dürfen auch nicht mit dem Bus dort fahren. Naja, und dann bin ich mit dem Car2Go hingefahren, damit ich das da stehen lassen kann. Bin reingegangen, alleine halt, weil ich dachte, ich werde schon hinhauen. Ich sitze halt im Badezimmer und dann plötzlich ruft jemand, Herr Tietze. Und dann dachte ich, bin ich aufgestanden. Dann kam aber eine Frau rein, die dann alle, da sitzen so 20 Menschen im Badezimmer, die läuft zu mir mit so einem Pipettending, wo dann so Augentropfen drin waren und so einem Tuch. Und kommt zu mir, drückt mich auf meinen Stuhl, ich habe so noch eine Zeitschrift in der Hand, weißt du, und dann hat sie mir den Kopf nach hinten gedrückt, drückt mir so ein Watteding hin und macht mir dann Augentropfen rein. Ja. Und alle anderen gucken mich so an, ohne was zu sagen. Sie kommt, sagt nicht gerade, ja, Folgendes, um ihre Pupillen zu erweitern, damit wir sie besser untersuchen lassen können, müssen wir jetzt ihnen Augentropfen machen. Nein, sie kommt rein, schmeißt meinen Kopf in den Nacken, vor allen anderen, alle so, what, was ist denn gerade los, lassen sie ihre Zeitschrift fallen, nimmt meinen Kopf, macht Augentropfen rein und geht. Und ich so, oh, weil es hat massiv gebrannt und sitzt dann so im Badezimmer. Oh, fuck. Da bin ich habe wirklich laut Jesus gerufen, weil das so gebrannt hat und die schon lange weg war. Und dann wollte ich habe halb blind, Augen wegätzend, Schaum kam so raus. So, was ist denn hier los? Guck, blinzel so, niemand mehr da. Nur noch die Leute, die mit mir im Badezimmer saßen. Als wäre nichts gewesen, gucken sie wieder in ihre Zeitschriften. Und ich sitze da wirklich so schmerzverkrümmt. Was war das denn für eine Augenarztpraxis? Und dann irgendwann kam ich dran und dann haben die mich halt untersucht. Und dann hat die Ärztin mir gesagt, dass es die Pupillen größer macht. Ich soll keine Angst bekommen, wenn ich gleich im Spiegel mich angucke. Und ich konnte nichts mehr fixieren. Also ich konnte nicht mehr, mittlerweile kann ich wieder Dinge angucken. Ich kann also wieder scharf stellen. Ich kann wieder sehen. Genau, man konnte nicht scharf stellen und ist alles viel zu hell, weil du halt so große schwarze Pupillen hast. Und dann hat sie mich untersucht und meinte, es wäre eine Augenmigräne. Keine Ahnung, was das ist. Dann war ich fertig und dann haben die mich weggeschickt. Und das ist das, was du hast? Augenmigräne. Das mit dem Flimmern? Ja. Es wäre vom Gehirn. Wegen Stress. Ich mir auch denke, what? Das ist Stresskörper? Alter, ich werd hier auf die 30 zu. So, da kommt Stress. Vor allem, ich denke mir, du, wenn das ist Stress und du so, ja, ich sollte wirklich ein bisschen zurückschrauben. Ich sollte nicht. Ja, ich mach weniger. Auf jeden haben Fall. Haben Sie einen krassen Beruf? Sind Sie da doll unter Stress? Was machen Sie denn? Ja, ich bin Comedy. Ich schaue nur noch 4 Folgen Narcos jeden Tag. Sorry, ich mach ein bisschen weniger. Aber es ist auch Druck. Weniger. Man hat auch viel Druck. So, man muss immer mit neuen Ideen in die Ecke kommen. Und die Ärzte noch, ja, ja. Mhm. Naja, und dann haben die mich weggeschickt. Und dann dachte ich mir, what? Erstens, im Wartezimmer haben die mich behandelt. Ohne was zu sagen, sind dann wieder weggerannt. Und dann sagen die nicht, dass ich mit anderen Leuten hätte kommen sollen, weil ich war, also ich bin dann rausgegangen ins gleißende Sonnenlicht und ich konnte nicht gucken. Weil wenn die Augen, im Dunkeln werden deine Pupillen größer, damit die Netzhaut mehr Licht abbekommt. Mhm. So, aber wenn das künstlich gemacht wird und du bei so einem Sonnenlicht trittst, ist es viel zu hell einfach. Und dann bin ich so, ich bin bestimmt eine halbe Stunde lang an der Hauswand durch Köln gelaufen, an Hausfassaden. Hattest du nicht deine coole Sonnenbrille dabei? Nein! Woher soll ich das wissen, dass die das damit machen? Und dann bin ich dann durch Köln gelaufen, zur nächsten Station, habe mich in irgendeine Bahn gesetzt, die ist Gott sei Dank am Neumarkt rausgekommen, wo ich ungefähr weiß, wie ich nach Hause komme. Aber holy shit, ey. Ich habe nichts gesehen, alle haben mich anguckt und ich habe so riesen Pupillen. Ich habe jetzt immer noch so große Pupillen. Bist du Stefan Tietze? Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Wer fragt das? Und dann hatte ich halt diese riesen Pupillen. Passanten haben mich angeguckt, was ist mit ihm denn eigentlich los? Hatte der Augenarzt einen weißen Kittel an? Nee, aber er war Gesichtstattoo. Hat die Praxis sich bewegt, ja, während du behandelt, ja, wurdest? In einem Van, kleiner Van. Ey, das war so... Das ist der schlimmste Gedanke, den man haben kann, ist, das war kein Arzt. Es gibt ein Stand-Up-Bit von Nate Bargatze. Der hat eine ähnliche Story, weil der hat eine Augen-OP bekommen. Und auch der wurde allein gelassen. Und der hat dann gewartet auf seine Frau. Und der hat dann auch den Gag gemacht, dass es vielleicht keine richtige Arztpraxis war, die du halt gemacht hast. Also er klaut offensichtlich auch von dir. Ja. Und er hat dann gesagt, ich wollte erst sagen, so, ich habe niemanden mitgebracht. Und dann, dass der Arzt dann sowas sagt, wie haben Sie es jemandem erzählt, dass Sie hier sind? Haben Sie es jemandem erzählt? Das sind keine. Das ist lustig. Guckt euch übrigens an. The Stand-Ups auf Netflix. Sehr gut, ja. Da ist er der Erste. Erste Folge. Nate Bargatze. Cooler Name. Haben wir aber mal ein bisschen Empfehlung raus. Mensch. Ja, auf jeden Fall. Aber Augenarzt. Aber ganz kurz, also das heißt, deine Diagnose ist Augenmigräne. Du hast, ich sag mal, in Laiensprache übersetzt, deine Augen sind müde. Ich glaube, es ist was wie eine Prellung. Das ist so, man will nicht sagen, ihr wart komplett umsonst da, das ist halt komplett automatisch. Ihr seid Pussys, du scheiß Pussy. Mhm. Und das ist sowas, das ist Prellung, ja, übersetzt quasi, in Arztsprech. Und hast du jetzt irgendwelche Konsequenzen gezogen? Also reduzierst du jetzt deinen... Ja, sie hat gefragt, machen Sie Sport, hat sie noch gefragt. Ich habe gesagt, ja, ein bisschen, Krafttraining, hat sie dann gesagt. Und dann Ja, jetzt soll ich halt, ich soll jetzt ein bisschen zurückschalten, Gang. Noch kurz im Vergleich, wie alt bist du? Ich habe auch gesagt, kann das denn was mit Bluthochdruck zu tun haben oder so? Nee, sie sind noch sehr jung. Kann das denn was mit irgendwie, weil ich habe auch manchmal Kopfschmerzen, ist das denn schlimm? Hängt das denn zusammen? Ja, aber so, die Woche irgendwann gelangweilt von meinem Fall. Und dann habe ich auch gesagt, komm, ich gehe jetzt einfach raus. Das ist auch scheiße. Ja. Da hinten steht jemand, der hat drei Augen. Sie können gehen. Danke. Okay, Sie da, kommen Sie mal her. Aber unscheiß, was auch seltsam war in der Praxis, der Arzthelfer, also der vorne an der Rezeption sitzt und immer die Anrufe annimmt und allen sagt, okay, Sie haben einen Termin, bitte ins Badezimmer gehen, der war 12 oder so. Der war lächerlich jung. Also der sah aus, mir, was kommt jetzt? Der sah aus wie so ein, das war ein Junge. So, und der war 12 Jahre alt. Der war nicht älter. Der sah aus wie 12, 14 maximal. Der war in keinem Alter, wo man eine Arztpraxis leiten sollte. Das war der Einzige da. Es ist er und die Ärztin. Das waren die Leute, die da waren. What? Und dann dachte ich mir auch, der nimmt alle Anrufe an. Und der hat auch meine Karte genommen und in diesen magischen Schlitz gezogen. In den Schredder gemacht. Also, war crazy. Und die Arztpraxis hieß, kann man das sagen, Veni Vidi. Ich sah. Auf Latein. Bisschen unbefriedigend. Ich sah. Das muss reichen. Ich ging. Ich sah und dann verdammt nochmal war ich glücklich, weil das muss ja auch zum Leben reichen. Ein Kino ist einfach nur ein Vidi-Vizi. Du schaust und gewinnst. Aber du musst nicht kommen. Naja. Es ist auch sowas, wo man dann peinlich berührt ist, wenn man dann da arbeitet und dann sich melden muss, wenn jemand anruft, so. Bei der Praxis nur, ja, hier ist Arztpraxis, Veni Vidi. Hier ist Arztpraxis. Ah, da stelle ich mir auch vor, so Hitler hat gerade Paris erobert und steht so vorm Eiffelturm und sagt, wisst ihr was, Freunde? Ich kam, ich sah, ich siegte. Die ganzen Offiziere schauen sich so ein bisschen peinlich an, so, gut gesagt, mein Führer, gut. Cooler Spruch. Die Würfel sind gefallen. Und jemand so, okay, es reicht. Ein Bravo. Großer Schritt für mich. Oh, okay. Tatsächlich sehr innovativ. Neu, so noch nicht gehört. Noch nicht. Ah, sehr gut. Einfach jemand, der offensichtlich klaut und alle wissen es. Auch eine coole Figur. Jetzt haben wir schon zwei Figuren. Am Ende der Folge steht eine neue Serie, eine neue Figurenkonstellation. Wir brauchen nur noch Gefühle. Oh, ich will mitfühlen. Oh, ich will auch was fühlen. Oh, mein Herz ist so kalt und leer. Oh, diese Serie soll mich erfüllen mit Emotionen, die ich im realen Leben nicht hinkriege. Oh, mein Gott, stell dich nicht so an, ey. Nervig. Ich rede nur noch über Krankheiten, ist mir aufgefallen. So, meine letzten Bits waren alles Arztsachen. Und, weißt du, ich komme in so ein Alter, wo ich langsam zerbreche. Und da muss man auch mit klarkommen. Ich glaube, dein Leben wird halt so Tarantino-esk erzählt. Weißt du, so der Anfang am Anfang und jetzt du bist schon am Ende, dann kommt der Mittelteil, dann kommt nochmal ein Flashback, dann am Ende und dann stirbst du, aber die Story geht trotzdem weiter. Mhm. Und du bist jetzt schon so im Jahre 70er. So wie Benjamin Button, was dann runtergefallen ist, die VHS, und dann muss man das neu zusammenschneiden und dann lacht man, ach, fuck it. Das ist ein Roman, so ein Mängelexemplar-Roman, wo man sich denkt so, was ist da los? Hier fehlen ein paar Seiten, was ist mit der Band? Der ist auf dem Mond, aber der ist doch 8 Jahre alt, was ist da los? Kann das sein? Ey, wenn wir diesen Podcast noch mit 70 machen, wenn es langsam auch so ein Privatgespräch wird und die Audience auch scheißegal werden, dann reden wir auch noch über Krankheiten. Ja, die Ruth, die hat neulich hat sie jetzt erzählt, da haben ihre Hände angefangen zu zittern, die macht sich jetzt ganz tolle Sorgen wegen Parkinson. Ja, die will jetzt sich digitalisieren lassen. Ja. Aber ich weiß nicht, das ist irgendwie ein unseriöser Anbieter. Ich weiß nicht. Von MacKeeper, der will die digitalisieren. Weiß ich nicht. Oh, da kommt gerade der Mars Rover vorbei und bringt das Essen. Wir melden uns dann nochmal. Okay, wir den Mars die Frieda Rover. Und ich. Die nennen wir, wir melden uns dann nochmal, ne? Tschüss. Das sind die Podcast-Aufnahmen. Wir mit Skype verbunden vom Mars. Du wohnst irgendwo ganz weit weg, Alpha Centauri, wo es dich hinverschlagen hat. Schon cool. Ey, die Zukunft ist, glaube ich, ganz schön geil. Mhm. Aber ich stelle mir vor, wir werden dann rumfliegen, alle. Werden wir rumfliegen in Raumschiffen. Wie es jetzt Autos sind, klar, das ist logisch. Aber es gibt ja dann auch Fahrlehrer. Ich glaube, die Vorstellung ist geil. So, wir fahren alle wie Rebellen mit unseren eigenen Flugzeugen rum. Aber natürlich gibt es auch Regeln. Ja, gut, aber natürlich gibt es auch einen Fahrlehrer, der uns sagt, wo wir dann eine Prüfung machen müssen, der einen dann über die Brille so anguckt und sagt, ja. Oh, ja, klar, jetzt? Aber das ist ja dann die Zukunft. Das heißt, er hat dann auch eine Space-Brille auf und auch so ein Space-Schnurrbart. Ja, aber auch der sagt, gucken Sie bitte. Der Schülerin unter den Space-Mob. Jetzt gucken Sie bitte erstmal nach hinten und dann können Sie losfahren. Schulterblick. So, Bevor wir losfahren, Freundchen. Bevor wir losfliegen. Erstmal den Cybergurt anlegen. Okay, das ist hier, hier oben der Cybergurt. Gut. Das ist eine 260 km/h Zone. Wir sind ja nicht auf der Flucht, Freundchen. Okay. Wir sind also auf der Flucht und nicht auf der Arbeit. Hier nur doppelte Lichtgeschwindigkeit, Freundchen, ne? Haben Sie das Schild nicht gesehen? So, und hier wäre jetzt rechts vor links gewesen. Hier, einmal. Da kommen die ganze, werden sie fast in die Plasma-Ione reingeflogen. Einmal in die achte Dimension abbiegen, bitte. Nee, in die achte. Jetzt müssen wir nochmal U-Turn. Jetzt machen sie einen U-Turn, um hinten in den Hyperraum zu kommen. Machen sie einmal bitte hier so jetzt links blinken. Ach. Wie lang ist der Bremsweg, wenn sie sich mit 80-facher Lichtgeschwindigkeit bewegen? Weiß ich jetzt gerade nicht. Doppeltes Plasma entzündet sich bei Geschwindigkeiten von... Das ist so kompliziert. Zu schwierig. Wir können das nicht mehr bedienen. Ich glaube, der Mensch wird nicht intelligenter, oder? Hm? Ja. Also der normale Mensch, der Plebus, der wird doch... Also ist ja so, Wohlstand führt ja auch zu Dummheit einfach, wenn du dich nichts mehr selber erarbeiten musst, sondern alles für dich gemacht wird. Wir sind schon schlau. Du bist einfach immer dümmer. Man ist schon schlau so, aber man ist auch dann, man ist auch faul und man ist auch vor allem, wenn man sich nicht, man will sich nur zu einem gewissen Maß in Dinge reinfuchsen. Also ich würde uns schon als intelligent bezeichnen, aber dann so manche Dinge, die man wissen sollte, wenn man sich so etikettiert, die weiß man einfach nicht. So, wir wissen nicht, wie manche Dinge funktionieren. Wie ein Fernseher, so ein alter Röhrenfernseher funktioniert. Keine Ahnung. Ja. Irgendwas mit Spulen. Eine Hupe ist eine Spule, die immer an- und ausgeht. Und dadurch wird so ein Ding in Schwingung Hupe? Gebracht. Eine Hupe. Die gemeine Hupe. Aha. Siehst du? Wusstest du nicht. Und du bist ein schlaues Individuum. Aber das weißt du nicht. Ich schaue gerade The Nick. Ja, auch empfehlenswerte Serie aus dem um 1900 herum, um ein Krankenhaus, Clive Owen. Und da haben die auch einen Krankenwagen, was halt eine Kutsche ist, mit Pferden. Und da haben die auch eine Sirene, die muss man aber so mit der Hand drehen, ach, so nervig. Kurbeln. So, muss man mit der Hand kurbeln die ganze Zeit. Die Pferde machen das. Die ganze Zeit, aber ist nicht so. Und auch so, wow. Und daneben sitzt einer mit so einer Lampe, der immer an- und ausmacht, eine blaue Lampe. Ja, es ist so ein bisschen, Fred Feuersteinig, finde ich so. Man nimmt Dinge, die Realität, man kennt, meinst du? Und überträgt sie dann so, weißt du, damals, in der Steinzeit, ja, da haben die dann eine Steintafel angeguckt und dann hat jemand 24 Bilder pro Sekunde reingemeißelt. Aber auf der anderen Seite, ein bisschen ist es ja so, dass wenn du so eine Krankenkutsche hast, da dreht dann jemand die Sirene. Aber woher willst du das wissen, dass es wirklich so war? Weißt du nicht. Briefe, ja. Ich finde geil, dass man mittlerweile weiß, wie es war. Also ab jetzt, in gewisser Weise, seitdem es Bildschirme gibt und Fernsehen gibt und so, weiß man, wie Dinge waren. Und das ist doch cool zu wissen. Da ist eine andere Zeit angebrochen. Ich habe zum Beispiel, was so war, man kann ja die Sendungen angucken von 9/11, vor 9/11, am Tag. Aha. Und dann habe ich da neulich abends eine Sendung gesehen, wo das dann gezeigt wurde, ein Ausschnitt, wie ein Morningshow-Host an 9/11 sagt, oh, herzlich willkommen, schönen guten Morgen an diesem wunderschönen Dienstag, den 11. September 2001. Wow, New York ist ruhig, zu ruhig, naja. Und ich denk mir so, what? Das hat er nicht, was? Wie gut. Ja, und das ist so. Wir wissen, dass es passiert. Dass einfach an dem, klar, jeden Morgen haut irgendein Typ so einen Spruch raus, aber an dem Morgen. New York ist ruhig. Zu ruhig. Zu naja, ruhig. Komm mit zum Wetter. Fand ich sehr lustig. Aber das ist ja auch so, gibt es dann auch so Verschwörungstheorien, wo dann so ganz verrückte Zufälle dann plötzlich sein, wo dann jemand sagt so, heute wird wohl kein Flugzeug in den Hochwolkenkratzer fliegen. Und dann schon später. Und alle so, was weißt du? Und er so, es war nur ein Gag. Es war nur ein Gag. Hilfe. Aber irgendjemand hat den Gag gemacht. Irgendjemand auf der Welt hat den Gag gemacht. Hat gesagt, hat präzise, gaggig vorhergesagt. Ey, aber was mir neulich gar nicht so. Danach, der Beitrag ging dann weiter, hat irgendwer gesagt, was man oft unterschätzt, ist ja, dass das mit den zwei Flugzeugen und den anderen Flugzeugen, die danach noch kamen, nur gemacht hat, auch zu der Uhrzeit, damit man das live sieht. Mhm. Und darüber habe ich mir noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Klar hat man schon mal so drüber nachgedacht, aber wenn man sich nochmal wirklich überlegt, da muss jemand gesessen haben, gesagt haben, Gut, wann machen wir das? Morgens um 8 Uhr. Da gucken die meisten Menschen Live-Fernsehen. Dann lassen wir noch einen zeitversetzt reinfliegen mit einem späteren Flug, weil du die meisten Terroranschläge, ist ein Problem von Terroranschlägen, siehst du ja nicht. Ah, dann schalten die Leute an und dann kommt's. Ja, und dann kommt das Flugzeug. Ja. Das heißt, so viele Gedanken muss sich jemand gemacht haben. What? Genial. Bleib dabei. Das ist wirklich genial. Bleib dabei. Bis heute unangefochten Nummer 1 Terroranschläge. Absolut Number 1. Top 1. Kommt keiner ran. Zu ruhig. Der beste PR-Start. Oh, langweiliger Tag heute. Mal schauen, was noch so passiert. Puh, geht schon mal nach Hause, Freunde. Heute brauchen wir die Kameras nicht mehr. Naja. Das ist schon lustig. Halt wieder heute sehr, oder? Wir sind wieder in unserem Hall. Wir sind wieder in unserer Tropfsteinhöhle gelandet, in diesem großen Saal, den wir manchmal als Rückzugsort nehmen. Wir werden echt vertrieben, ey. Wir werden immer weiter vertrieben. Wir werden hier rausgemobbt. Hat so auch angefangen bei den Juden, so haben die gemerkt, Sie kommen plötzlich nicht mehr in den Technikraum rein. Plötzlich können sie nicht mehr im Maskenraum aufnehmen. So, was ist denn jetzt hier los? Ja, sind das die ersten Anzeichen? So, ach, in eurem Raum wird schon wieder gedreht. Müsst ins Techniklager. Mit dem Zug ins Techniklager. Aus ZDF-Projekten würde das jetzt rausgeschnitten werden. Sollten wir das rausschneiden? Das würden sie vor allem rausschneiden. Das würden sie rausschneiden. Das Erste, was man zensiert, ist, dass man zensiert. Das ist ja das Krasseste. Ja, erzähl mir mal mehr davon. Erzähl mir noch mehr davon. Naja, du willst ja, das schlimmer als etwas zu sagen, was zensierungswürdig ist, ist es ja, der Zensur überführt zu sein. Ja. Zu sagen, ah, die zensieren. Das ist ja schlimmer, als wenn man sagt, ja, hier irgendwas, was man zensieren könnte. Mhm. Das war meine vollständige Ausführung zu dem Thema. Das war das Referat. Dankeschön. Ja, danke. Kann ich jetzt? Ja. Gibt es noch Fragen? Ja, das mit dem Zensieren habe ich nicht ganz verstanden. Wie meinst du das? Also, wenn man zensiert, ist es schlimmer, als wenn man zensiert? Das hab ich nicht. Wie gesagt, also jetzt zum Beispiel in autoritären Regimen wurde ja auch zensiert, so Leute aus Fotos geshoppt. Und da dürfte man auch nicht sagen, dass das gemacht wird. Es war zensiert, die Zensur zu erwähnen. Ja, danke Florentin fürs Referat. Das Thema war ja eigentlich Hunde. Deswegen fragen wir uns jetzt hier alle in diesem Bio-Unterricht der 8. Klasse, was das für ein Referat war. Aber trotzdem war nicht schlecht. Die Folien waren ganz schön, die Animationen waren ganz schön. Du hast an die letzte Folie mit Danke für Ihre Aufmerksamkeit gedacht. Deswegen kriegst du eine 3-. Okay? Ich habe großen Respekt für einen meiner ehemaligen Schulkollegen, die ein Referat, die Person hat vergessen, ein Referat vorzubereiten und hat es trotzdem gehalten. Karaoke. Einfach fucking wing it. Referat Karaoke. Und es ging um Apartheid und die Person wusste auch einfach nicht, was Apartheid bedeutet. Ich finde, das ist so ein lustiges Wort. Ging auch. Einfach dann voll, ja, heute geht es um Apartheid. Alle wissen jetzt schon, er hat nichts vorbereitet, ja, genau. Aber er hat noch 15 Minuten to go. Und die Lehrerin denkt sich, alles klar, jetzt mach mal 15 Minuten Strecke, Kollege. Apartheid bedeutet, wenn in einer Gesellschaft, die man den, also wenn mehrere Menschen sich dazu entschließen, in, welches Fach ist das? Auch die Lehrerin dann so. Ach, und wann ist das, was dann passiert ungefähr? Und wann ist das ungefähr passiert? Und immer dieser eine Mitschüler, der mitgeschrieben hat, das Referat, auch so Notizen gemacht hat, obwohl das gar nicht klausurrelevant war, ja. Dann auch so Fragen gestellt hat zum Referat, ja. Wo man als Schüler dann auch denkt, ach komm, du nicht, Sven. Einfach auch so gut, weil er hätte natürlich sagen können, jetzt nicht vorbereitet, kriegt die 6 oder was weiß ich, Verspätung, aber er hat es einfach gesagt, genau wie Sexualkunde, wo es dann immer hieß, so, ja, jetzt geht's um ein gewisses Thema, da werden wir Stefan, da gibt es keine Klausur zu dem Thema. Und erstmal die letzte Reihe steht geschlossen auf, ja, und geht. Denkt sie einfach so, was ist mir lieber, wissen, wie der weibliche Körper funktioniert oder PlayStation 2 zocken? Ey, ist ja völlig klar. Ich habe jetzt gerade einen Flashback zum Sexualkundeunterricht, wo wir so Holzpenisse bekommen haben, wo denen wir ein Kondom überziehen, ja, mussten. Das mussten wir nicht machen. In Bayern macht man das nicht. Alter, was ein Pr- Prügel stand da vor mir. Ja, das ist das und eigentliche alle Problem. Alle saßen da so und dachten so, das kann jetzt nicht. Das kann jetzt nicht. Nina? Es ist gar kein so schlechter Einwand eigentlich, weil es ja tatsächlich auch für gerade pubertäre Jungen ein Thema ist. Und wenn dann mal wirklich so ein Pornodengel dahin stellt, dann ist das ja natürlich auch wieder das Bild, das man eigentlich in einem gesunden Sexualkundeunterricht gerade nicht rüberbringt. Man könnte dann auch Fragen ein. Also dann haben wir so eine Runde gemacht, wo man anonym Fragen ausschreiben konnte und die dann auch einreichen konnte. Und in der Handschrift hat der Lehrer natürlich, der die ganze Zeit Klausuren von, war unser Klassenlehrer, der die ganze Zeit, der war Bio- und Deutschlehrer, die ganzen Klausuren von uns sieht, natürlich kennt er die Handschrift sagen, sofort zuordnen. Und dann wirklich über 80% waren Penisgröße-Fragen, wo man auch denkt, so ja, dann ändert vielleicht was an eurem Unterricht, okay? Dann ändert das also ein riesen Pimmeln mit wirklich, also wirklich Durchmesser von auch 10 Zentimeter, so Dosengröße. Ja. Wo man auch denkt, Leute, das ist jetzt nicht euer Ernst. Naja, aber ich habe, wo wir gerade über Referate gesprochen haben, es sind noch Referate von mir online. Echt? Und zwar Prezi. Hast du mal Prezi gemacht? Das ist diese, ja, habe ich auch mal gemacht, ja. Diese für die uncoolen Leute, ja, die sich dann so ein bisschen zu sehr reinfuchsen ins Präsentationsgewerbe. Genau, wo dann immer auch so dann so bei Effi Briest wirbeln dann die einzelnen Figuren so rein. Und wie die reinwirbeln. Ja, und ich fand es cool, was überall lief. Ich hatte damals schon Mac und niemand anderes war kompatibel und so und das ging alles nicht. Und deswegen Prezi ist einfach überall diese Flash-Animation, das geht halt immer. Und da konnte man nur Striche machen und Kreise und so Formen halt. Und ich habe den Massenspektrographen, ich musste bei den Massenspektrographen in Physik ein Referat halten. Und ich habe nur mit verschiedenfarbigen Strichen einen Massenspektrograph 3D modelliert. Alter. Und es war so aufwendig. Und der ist so, ich habe das Referat auch furchtbar. Ich habe keine Ahnung, ich habe bis heute keine Ahnung, wie Massenspektrograph funktioniert. Okay, die Elektronen sind unterschiedlich schwer. Klar. Und deswegen landen die überall verschieden, weil die umgelenkt werden, bla bla bla. Aber ich habe so Spaß daran gehabt, diesen Massenspektrographen zu bauen. Und ich finde auch noch ein NS-Referat. Ein NS und ein Massenspektrograph. So, jetzt sucht mal, Freunde. Jetzt gehen die Spürhunde gehen jetzt los. Ihr müsst ihr bei Prezi finden. Ich glaube, es ist eine öffentliche Präsentation. Ansonsten suche ich die mal raus und halte die doch mal hier im Podcast. Nicht schlecht. Damit wir alle mal was lernen hier. Klar. Ey, nächste Woche will ich ein Referat von dir. Und ich mache Massenspektrograph und NS-Ideologie. Mach ich Leibniz. Der leckerste Keks der Welt. Den Keks! Bau, Keks. Hat man von den Weiten hergerochen, den Keks. Ey, diesen Keks-Gag. Ach ja. Ach, lass mal ein bisschen diesen Raum beschreiben. Wir stehen über Kisten rum, wir stehen Kabel rum, wir stehen diese. Ja, wir sind im Techniklager. Techniklager. Der einzige Raum, in den man nicht regulär mit unseren Schlüsseln reinkommt, sondern man braucht einen Extraschlüssel. Man muss also immer einen Praktikanten fragen, um in den Raum hineinzukommen. Die haben die Technikschlüssel, weil die hier immer die Sachen rausschleppen müssen. Aber ansonsten. Aber auch komisch für ein Lager, dass hier zwei Stühle, ein Tisch und ein Sofa stehen. Ja. Wie lange haben wir noch? Können wir. Ach ja, komm. Ich bin auch echt angeschlagen. Ich habe eine stressige Woche vor mir, aber. Ey, weißt du was? Mir hat heute auch eine Ärztin gesagt. Schalt mal einen Gang zurück. Ey, und das machen wir heute. Und du musst auch mal einen Gang zurückschalten. Wir schalten heute mal einen Gang zurück und ihr schaltet auch mal einen Gang zurück. Ihr hört jetzt auf, ständig diese Podcasts. Wobei, wenn alle einen Gang zurückschalten, dann läuft die Welt nicht mehr. Das auch nicht. Also, sagen wir mal. Viel zu hoch, also, alle mit Nachnamen von A bis M schalten diese Woche mal einen Gang zurück, okay? Richtig. Und die anderen einen Gang nach vorne. L bis Z mal einen Gang nach. Richtig mal reinbrennen. Also, Monatsanfang. Sagen wir bis zum 15. September. Alle bis M schalten Gang zurück, dann umgekehrt. M bis Z schalten Gang zurück, wir schalten wieder Gang nach vorn, um dann wieder mit frischem Gas zu geben. Und ab dem 1. Oktober schalten wir wieder Gang zurück. Absolut. Und dann ab 2018 erstmal parken. Erstmal weißt parken du? Und Leerlauf. Ja. Wofür steht das D eigentlich bei Automatikwagen? Drive. Das war's von mir. Vielen Dank für diese Folge. Bis nächste Woche, wenn wir wieder da sind. Macht's gut. Wir heben ab und sagen. Ciao.